Sodann ließ er mich den Hohenpriester Josua schauen, wie er vor dem Engel Jahwe stand und der Satan zu seiner Rechten stand, um ihn anzuklagen. Jahwe aber sprach zu dem Satan: Jahwe gebietet dir Schweigen, Satan. Jahwe, der Jerusalem erwählt, gebietet dir Schweigen. Ist dieser denn nicht ein dem Brand entrissenes Holzscheit? Josua aber war mit schmutzigen Kleidern angetan, als er vor dem Engel stand. Da hob dieser an und sprach zu den dabeistehenden Dienern also: Zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Sodann sprach er zu ihm: Siehe, ich habe dir deine Schuld verziehen und lasse dir jetzt Feierkleider anlegen. Weiter befahl er: Legt ihm einen reinen Kopfbund um das Haupt. Da legten sie ihm einen reinen Kopfbund um das Haupt und zogen ihm die Gewänder an, während der Engel Jahwes dabei stand. Und der Engel Jahwes gab Josua die feierliche Zusicherung: So spricht Jahwe der Herrscher: Wenn du auf meinen Wegen wandelst und dich an meine Ordnungen hältst, so sollst du auch mein Haus verwalten und über meine Vorhöfe Aufsicht üben, und ich gewähre dir freien Zugang zwischen diesen meinen Dienern. Höre doch, Hohepriester Josua, du und deine Genossen, die vor dir ihre Sitze haben, denn sie sind Vorzeichen einer wunderbaren Zukunft: Ich werde alsbald meinen Knecht Spross kommen lassen. Dem Steine, den ich vor Josua gelegt habe, 7 Augen ruhen auf einem einzigen Steine, werde ich demnächst seine Züge eingraben, ist der Spruch Jahwes der Herrscher, und die Verschuldung desselben Landes an einem Tage hinwegtilgen. An jenem Tag, ist der Spruch Jahwes der Herrscher, werdet ihr einander einladen können unter Weinstock und Feigenbaum.